tatsächlich. Liebe Hörer von Radio Schottland, heute erwartet euch im ersten Teil eine spannende Sportreportage vom rostigen Ritterringen und die unglaublichen Abenteuer von Radolf Rotors geheimer Mission Teil 1. Ja, ich weiß, die Motten der blauen Mädchen. Nein, mies, ja, wie heißt das? Ja, die Flotten der faulen Molche. Nein, die Grotten der grauen Mönche. Radolf Rotor wird versuchen, dort und anderswo das Geheimnis des legendären güldenen Furzhorns zu lüften. Doch vorher gibt es noch eine Übertragung aus dem großen Strafgerichtssaal der schönen Stadt Wien. Hallo, Wien.